Daher kam es denn, so vermute ich, dass Edward Hyde viel kleiner und dünner, aber auch viel jünger war als Henry Jekyll. Güte und Ruhe drückten sich auf dem Gesicht des einen aus, Bosheit und Tücke waren frech und trotzend auf die Stirn des anderen geschrieben. Das Böse, das Erbteil Adams, hatte auf diesen Körper den Stempel des Missgestalteten, der Verwesung gedrückt. Und doch, als ich auf die hässliche Missgeburt blickte, die mir aus dem Spiegel entgegengrinste, fühlte ich weder Abscheu noch Furcht. Im Gegenteil, ich begrüßte sie wie einen Freund. Sie war ja auch ein Teil von mir selbst. Sie erschien mir natürlich und menschlich. Sie gewährte einen wahreren, bestimmteren Ausdruck des Geistes, der sie beseelte, als das unvollkommene Gesicht, in welchem sich die geteilten Naturen aussprachen. Ich hatte recht, denn ich bemerkte, dass jedermann, der sich Edward Hyde näherte, von einem Gefühl des Schauderns und des Abscheus erfasst wurde. Alle anderen, denen man im Leben begegnet, tragen in sich die doppelte Natur des Guten und des Schlechten. Edward Hyde allein in der ganzen Welt war die Verkörperung des positiv Bösen. Ich verweilte einige Minuten vor dem Spiegel. Der zweite und wichtigere Versuch musste noch gemacht werden. Es musste sich herausstellen, ob ich meine Identität auf immer verloren hatte, ob ich aus dem Hause fliehen sollte, das mir nicht länger gehören konnte. Ich eilte zurück in meine Arbeitsstube. Ich bereitete den Trank, ich leerte das Glas. Ich fühlte wieder die Schmerzen der Auflösung. Ich kam zu mir in der Gestalt und mit dem Gesicht von Henry Jekyll. In dieser Nacht hatte ich den verhängnisvollen Schritt getan. Ich war am Kreuzweg angelangt und ich hatte den falschen Weg eingeschlagen. Hätte ich meine Entdeckung zu höheren Zwecken verwandt, hätte die Verwandlung unter dem Einfluss edler humaner Bestrebungen stattgefunden, so wäre ich wie ein Phönix hervorgestiegen. Aus den Qualen der Auflösung und der Wiedergeburt wäre ich als ein Engel anstatt eines Teufels hervorgegangen. Das Elixier hatte eine rein physische Wirkung. Es öffnete das Tor meiner irdischen Klause. Als die Metamorphose zum ersten Male stattfand, schlummerte das Gute in mir. Das Böse war wach, auf der Lauer, gierig die erste Gelegenheit zu ergreifen, und so kam es, dass das neugeborene Geschöpf Edward Hyde wurde. Ich hatte also zwei Naturen und auch zwei Gestalten. Die eine war die Verkörperung ungemischten Nebels, die andere war der alte Henry Jekyll. Jenes seltsame Problem, an dessen Lösung ich längst verzweifelt war. Und so kam es denn, dass sich alles zum Bösen wandte. Die Entdeckung des großen Geheimnisses verhinderte mich zwar nicht, meine Studien fortzusetzen, meine Patienten zu empfangen, aber der Dämon des Schlechten wurde mit jedem Tage stärker in mir. Jetzt, da es in meiner Macht war, die Gestalt des bekannten, ernsten, arbeitsamen Arztes und Professors in jedem Augenblick abzuwerfen und in der des unbekannten Hyde hervorzutreten, setzte ich meinen sinnlichen Gelüsten keine Schranken mehr. Ich fand ein teuflisches Vergnügen in dieser Umwandlung. Es war für mich etwas außerordentlich Humoristisches in diesem Doppelleben. Ich machte meine Vorbereitungen mit größter Sorgfalt. Ich nahm die Wohnung in Soho, möblierte sie nach meinem Geschmack und mietete mir eine Haushälterin, ein gewissenloses, niedriges Weib, das aber die Tugend der Verschwiegenheit besaß. In meinem eigenen Hause gab ich der Dienerschaft Befehl, einem gewissen Herrn Hyde, den ich ihnen genau beschrieb, unumschränkte Freiheit zu gestatten. Und, um allem vorzubeugen, unternahm ich es, mich mehrere Male dort als Herr Hyde zu zeigen. Es war auch zu dieser Zeit, dass ich das Testament aufsetzte, das dir so viel Sorge machte. Sollte Dr. Jekyll ganz verschwinden, so trat Herr Hyde die Erbschaft an. Und nun, nach allen Seiten hin sichergestellt, fing ich an, meine unbegrenzte Freiheit in vollstem Maße zu genießen. Es gibt Menschen, die sich Banditen mieten, um Verbrechen zu begehen und die somit jeder Gefahr entrinnen und ihren eigenen Ruf schützen. Ich war der Erste, der aus reiner Lust am Bösen gesündigt hat. Vor der Welt blieb ich der hochgeachtete, berühmte Arzt und öffentliche Wohltäter. Zu jeder Zeit aber stand es mir frei, meine Rolle zu wechseln und mich gedankenlos in den Strudel der niederträchtigsten Leidenschaften zu stürzen.